kann es nicht verstehen. Sie verkaufen Drogen, an denen ist ihnen egal. Wenn einer dran verreckt ist, ist für sie doch keine Qual.